Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. The United German American Society of Florida presents German Heritage Day, Sunday, March 11, 2018, 10 a.m. to 6 p.m. Come join us as members of German American clubs from around Florida unite to celebrate German heritage and culture. Enjoy live musical entertainment by Eva Adams and Matthias. Ticket price is $35 and includes a buffet-style German dinner of roast pork, chicken, schnitzel, spätzle, red cabbage, mixed vegetables, with apple strudel for dessert. Free coffee all day long. Two drink tickets good for well drinks, beer, wine, or soda. Where? The clubhouse of the German American Society of Central Florida, 381 Orange Lane, Castleberry, Florida, 32707. For ticket info, visit www.ugasflorida.org, ugasflorida.org, or call Charlotte Kappel at 813-634-6662, or email her at cmk13@tampabay.rr.com. See you at the fest. Have a great day. Have a great German Heritage Day. Herzlich willkommen zum Kulturspiegel. Am Mikrofon Susanne Nielsen, heute mit Renate Schauer. Guten Tag. Und Renate Schauer ist unsere Buchrezensentin und gelegentliche Gesprächspartnerin. Und wir wollen heute die Totentafel fortsetzen, die Totentafel 2017, und uns unterhalten über wichtige Personen, die in den Nachrichten waren, weil sie leider gestorben sind im letzten Jahr, aber sie haben die Geschichte beeinflusst und fast das ganze neue Jahrhundert und auch einen Teil des alten. Und ich habe hier mit dem weiteren Gedicht von Peter Hertling anfangen wollen. Denn Peter Hertling ist auch jemand, von dem wir sagen können, er hat interessante Texte und Gedichte geschrieben. Und wir haben in der letzten Sendung, der Totentafel 1, auch schon ein Gedicht von ihm gebracht. Und jetzt fange ich an mit ein paar Zeilen, ein paar Strophen des Gedichtes, das Peter Hertling Widerworte getauft hat. Du hast dir deinen Himmel selbst gemalt. Und wenn du fortfliegst, stößt du nicht daran. Du hast mit keiner Welt geprahlt, Vergessenes siehst du mit Zutrauen an. Du trägst die alten Dinge sacht umher, die Spiele, Masken und das Szenenwort. Sie wiegen leicht, sie waren nie schwer, verrückten dich und nicht den Ort. Und jetzt sind wir an anderem Ort, nicht in Deutschland, und schauen ein bisschen über den Zaun in die europäische Welt. Und genau. Du hast einiges zu erzählen, Renate. Ja, wir hatten das letzte Mal, als wir über die Verstorbenen sprachen, vornehmlich mit Showgrößen zu tun und haben uns die Politiker für diese Sendung aufgehoben. Und da ist natürlich, wenn wir sagen, wir schauen nach Europa, einer der wichtigsten Europapolitiker als an erster Stelle zu nennen, nämlich Helmut Kohl. Er war der sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 1930 geboren und ist letztes Jahr verstorben und hat dazu Anlass gegeben, nochmal ganz zurückzuschauen, wie ist denn die ganze Karriere gelaufen mit Europa, mit Deutschland, weil er ja auch als Kanzler der Einheit gilt. Wobei die Vorarbeit von Willy Brandt und Egon Bahr immer mitgenannt werden sollte, denn einer allein schafft sowas, so ein Klima nicht. Es war aber sein Verdienst, dass er die westlichen Alliierten darauf eingestimmt hat, dass Deutschland selbstständig werden darf und kann, ohne übermütig zu werden. Das war ja die Angst, die es sozusagen zu dämpfen galt. Und ich glaube, inzwischen haben wir die Bündnispartner überzeugt, dass das von Kohl richtig so eingefädelt worden ist und er das auch richtig eingeschätzt hat. Wir bemühen uns also sehr, in Europa ein gutes Mitglied zu sein, aber auch nicht diesen Übermut zu zeigen, den man ursprünglich befürchtet hat. Ja, Helmut Kohl verbindet man immer mit Rheinland-Pfalz. Dort war er 7 Jahre lang Ministerpräsident und in dieser Zeit hat er sich oft Redeschlachten auch geliefert. Mit wem, Susanne? Weiß ich nicht jetzt, sag mir. Franz Josef Strauß. Ja, also mit den Bayern. Mit den Bayern und Strauß, ja. Der ist inzwischen, ich habe nachgeguckt, 30 Jahre schon tot. Und er hat es immer für ausgeschlossen gehalten, dass Helmut Kohl Bundeskanzler wird. Tja. Der hat es also nicht vorausgesehen. Und es ist dann aber trotzdem so gekommen. Und Kohl steht für die europäische Integration, habe ich ja schon gesagt, und gilt auch als Vater des Euro. Mhm. Das gehörte ja dann praktisch noch in der Folge dazu. Und Kohl hat einiges bewegt, war auch Ehrenvorsitzender der CDU, aber er hat natürlich auch einiges einstecken müssen. Sei es nun, dass er verkannt worden ist oder falsch interpretiert worden ist, oder weil sich eben Satiriker gerne jemanden aussuchen, der Aussagen trifft, an denen sie ein bisschen was Schmückendes und Scharfes und Spitzes aufhängen können. Und da fällt natürlich zuerst mal der Begriff ein, der von Kohl Anfang seiner Kanzlerzeit geprägt wurde. Er strebte nämlich die geistig-moralische Wende der Bundesrepublik Deutschland an. Und da haben damals die Satiriker sehr spitze Feder geführt, denn das fiel ausgerechnet in die Zeit, wo es darum ging, den verdeckten Parteispenden, Flick war ein Stichwort, auf die Spur zu kommen. Flick, damit ist Eberhard von Brauchitsch zu nennen, der diese Lobbyarbeit immer so genannt hat, dass das die Pflege der politischen Landschaft sei. Also Parteispenden, um Politiker sich gewogen zu machen. Dazu gibt es die und das trifft alle Parteien. Auch andere Länder? Ja. Also das ist nicht nur in Deutschland. Irgendjemand muss ja die Politik finanzieren. Die leben ja nicht nur von Mitgliedsgeldern. Also jede Partei kriegt Mitgliedsgelder. Aber Spenden, ohne Spenden ist Politik nicht zu denken. Aber es kommt eben immer auf das Regelwerk an. Jeder Staat gibt sich da Regeln dazu. Wenn die verletzt werden, wenn die Transparenz nicht gewährleistet ist, dann geht es natürlich in ein kritikwürdiges Gebaren über. Und sind Skandale und Skandale. Medien unterwegs und das wird dann hochgebauscht. Und das war sozusagen der Gegensatz zur geistig-moralischen Wende. Ausgerechnet. Zu diesem Zeitpunkt war das kein ideales Wort. Auch keine Ideale, die man da verfolgte, nicht? Ja, ja. Ja, das ist dann der Gegenpart. Wird dann doch wieder runter, kommt dann wieder auf den Boden der Tatsachen, die dann nicht so toll sind manchmal. Ja. Und der CDU-Ehrenvorsitzende Helmut Kohl gab ja auch 1999 in einem Interview bekannt, dass er selber unter dem Bruch des Parteiengesetzes Millionenbeträge entgegengenommen hatte und er weigerte sich sogar, die Geldgeber zu nennen, weil er ihnen sein Ehrenwort gegeben hat. Ja. Also nur so viel zum Stichwort. Es gibt noch ein weiteres, wo man dann hinterher sehr die Nase gerümpft hat, weil es eben eine Vision war, die nicht so eingetroffen ist, wie sie am Horizont gemalt wurde von unserem Kanzler Kohl. Nämlich sprach er 1990, das war ein Jahr nach der Wende, dass es blühende Landschaften geben wird in den neuen Bundesländern. Also die DDR hatte keine Mauer mehr und keinen Schießbefehl mehr und wurde dann sozusagen der Bundesrepublik den westlichen Bundesstaaten zugeordnet, einverleibt, wie man so schön gesagt hat. Ja, und man musste da einiges aufbauen und er hatte halt die Vision von den blühenden Landschaften und als sie nicht so schnell geblüht haben, wie man sich das erhofft hat, ist er halt damit auch immer wieder konfrontiert worden, um nicht zu sagen aufgezogen worden. Genau. Blühende Landschaften, wo sind sie denn? Wo bleiben sie denn? Naja, er hat auf der Mauer gestanden oder beziehungsweise an der Mauer gestanden und das ist also auch ein Bild, was sich sehr einprägt. Ich bin ja ein Mensch, der mit Bildern immer mehr verbindet als mit Texten und für mich war das sehr, wie soll ich sagen, ein sehr einprägsames und bleibendes Bild. Und wenn man über so eine Riesensache wie einen Mauerfall präsidiert, dann wird man natürlich auch immer mit der Konsequenz, also mit dem Nachsatz damit auch verbunden. Egal, ob du regierst danach oder nicht, aber auch wenn man ganz tolle Ideale damit verfolgt, das muss nicht eintreten, aber der Kohl ist damit fest verbunden. Ja, ja, die blühenden Landschaften sind auf seinem... Aber das vorher auch, eben auch dieses Sehen der Mauer, das sind ja immer Bilder, die immer wieder... Ja gut, auf diesem Bild, auf das du ansprichst, ist zu sehen Herr von Weizsäcker, der ja unser Bundespräsident war, Willy Brandt, Helmut Kohl, Hannelore Kohl, auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Also das war schon ein eindrucksvolles Foto, das stimmt schon. Und diese ganzen Menschen auf der Mauer auch, nicht? Also es war, das wird auch immer wieder hochkommen. Und wer kennt diese ganzen Politiker außer Herrn Kohl im Ausland? Ganz wenige. Also das ist eine sehr europäische Sache. Also Brandt hat man gekannt, weil ja er... Ja, aber in Amerika schon fast nicht. Also das nicht? Ist, war der nicht Bürgermeister, als damals Kennedy da war und gesagt hat, ich bin ein Berliner? Wir sind aber jetzt schon sehr viele Dekaden davon entfernt. Stimmt. Und das sind die Kinder von den Kindeskindern. Also das sind schon zwei Generationen, die überhaupt nicht viel außer Frau Merkel kennen mehr. Denn Frau Merkel ist ja auch schon fast eine Generation Chefin des Landes. Wenn man das überlegt, ja, Bundespräsidenten in Deutschland werden im Ausland kaum gekannt. Diejenigen, die regieren, die auf internationalen Konferenzen auftreten, die zusammenkommen mit anderen Präsidenten, mit anderen Regierungsführern, das sind bekannte Gesichter. Die anderen bleiben zurück und bleiben auch in der Geschichte zurück. Und da ist der Kohl noch jemand, an den man sich erinnert, aus der Zeit, wo er regiert hat. Mhm. Das bleibt noch, aber das ist auch bald nicht mehr der Fall. Und Merkel war sein Mädchen, mein Mädchen, hat er gesagt. Hat er gesagt, das bleibt. Sie, das war auch, sie war damals auch unter ihm Frauenministerin und ich glaube sogar Umweltministerin. Aber auch ein Fan. Ich glaube, sie konnte von ihm auch viel lernen und sie hat viel gelernt, meine ich. Ja. Aber wie gesagt, diese ganzen Politiker, wo wir zurückschauen, Kohls als Mittelpunktsfigur in dieser ganzen europäischen Entwicklung, und dann Merkel. Ja. Mhm. Und das sind wirklich die, die im Ausland bekannt sind und von denen wir mehr wissen. Du hast jetzt von der Frau Kohl gesprochen. Mhm. Frau Kohl kenne ich im Dirndl. Da haben wir jetzt gerade drüber unterhalten. Das ist interessant, weil nämlich das Deutschtum auch im Ausland natürlich nicht unbedingt immer positiv betrachtet wird. Dieses Deutschtümelei, dieses Trachten und Volkssachen, die werden immer mit Oktoberfest verbunden, also immer mehr mit Gaudi, aber nicht mit Politik. Ja gut, die Kohls waren eigentlich schon, also gaben sich zumindest einen volkstümlichen Anstrich. Ich glaube, sie gingen auch immer in Urlaub an den St. Wolfgangsee. Da haben sie dann auch Fotografen zugelassen, damit das Image einer intakten Familie überall ankam. Also die Fotos gingen dann über Bild und sämtliche Medien und war halt Familie mit zwei Söhnen. Und die Hannelore Kohl, das habe ich aber auch erst später mitgekriegt, die war eigentlich eine ziemlich gescheite Frau und ist oftmals verkannt worden. Übrigens auch erinnere ich mich, dass ich in Gesprächen mitgekriegt habe zu meiner Zeit, dass man immer gesagt hat, zu ländlich. Also wie du sagst, das mit dem Ländlichen hat ihr damals angehangen, aber sie war, es ist auch nicht verwundert bei der Rollenzuweisung, die damals sie noch getroffen hat. Also sie war die Frau vom Kohl und hat eben den Rücken freigehalten Und solche Frauen unterschätzt man ja gerne. Und andere Kanzlerfrauen waren keine Ministerpräsidentenfrauen. Das heißt, sie hat also schon lokal quasi eine Rolle verkörpert, die dann auch lokal ausgerichtet war. Und das ist viele von den Präsidentengattinnen oder auch Kanzlergattinnen, die waren nicht darauf spezialisiert, jetzt regional zu brillieren oder zu als wie soll ich sagen, als Zentralfigur zu fungieren. Ja. Und das ist vielleicht aus der Zeit, aber auch noch aus dieser Rolle, dass er quasi aus dem Regionalen dann tatsächlich in das Nationale kam. Und da, Frau Kohl hat dann später auch nicht nur Dirndl getragen, aber diese ersten Bilder, dieses fröhliche Leben auf dem Lande, das ist irgendwie doch ja, sehr regional ausgerichtet. Dieses fröhliche Leben ist auch leider etwas dunkel zu Ende gegangen. Es hat die Familie sehr getroffen, dass Hannelore Kohl eine Krankheit bekam, wo sie nicht mehr ins Tageslicht konnte. Also so eine Lichtallergie. Und sie hat sich dann 2001 deshalb das Leben genommen. So sagt man, dass es deshalb war. Das ist immer so eine Frage, ob das nicht mit ein Grund ist, aber ob nicht auch das Leben sehr einsam für sie wurde, nicht nur wegen der Krankheit. Auch ich bin nicht der Mensch, der gerne über sowas spekuliert, muss ich sagen. Es wurde also viel spekuliert. Ich habe es jetzt einfach so hingenommen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das nicht... Nein, das nicht war toll bestimmt ist. Nicht leicht. Und, aber wie gesagt, also auch mit der Rolle dann auch nicht zu vereinbaren, der Kanzlerkandidat, Entschuldigung, der Gattin. Das ist gar nicht mehr machbar gewesen für sie dann, nicht? Ja, nun, Kohl hat ja dann nochmal eine zweite Wahl getroffen mit Maike Richter, die er geheiratet hat, eine promovierte Volkswirtin, Jahrgang 64, also 34 Jahre jünger. Die hat sich in eine ganz andere Rolle begeben. Sie hat ihn nämlich dann mehr oder weniger abgeschirmt. Das waren dann auch schon seine späten Jahren. Ob es nun nur war, dass sie ihn beschützen wollte oder aus welchen anderen Gründen. Es wurde ihr halt in der Öffentlichkeit doch angekreidet, dass sie Helmut Kohl seinen Söhnen entfremdet hat. Also, das also der ersten Familie quasi eigentlich, nicht seiner ersten Familie. Ja. Nicht? Also es war ein ganz neuer Abschnitt in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob ohne ich, Kinder. Ja. Ja. Ohne Familie, ohne Kinder. Neuanfang. Und Walter Kohl, also das ist der älteste Sohn, der ging damit auch in die Öffentlichkeit. Der hat ein Buch geschrieben über seine Kindheit, wovon du mir ja noch in Erinnerung gerufen hast, dass er auch in der Schule verprügelt worden ist, wenn man mal nicht so einverstanden war mit dem, was der Vater vom Mikrofon gesagt hat. Das ist eigentlich also, schlimm für Kinder, also das muss man doch sagen. Ja. Er hat auch beschrieben, wie sie gelitten haben unter dem ganzen Personenschutz, also dass es nicht einfach war, zumal in den Jahren, wo damals die Politiker bedroht waren durch den Terrorismus der RAF und was dann eben so als in der Folge zu drastischen Sicherheitsmaßnahmen bei solchen Familien geführt hat. Aber, wir waren in der Schule, aber ja. Walter Kohl schrieb auch davon, dass er sich mit seinem Vater versöhnt hat, und zwar einseitig, ohne dass er zu dem Vater vorgelassen wurde oder der Vater ihn sehen wollte. Wir wissen es nicht genau, aber die einseitige Versöhnung war für mich ein neuer Begriff, wie sowas zustande kommen kann. Ich habe hier gesagt, dass ich das so sehe, dass man sich mit der Situation versöhnt, also der Sohn, ohne dass er vielleicht das auch dem Vater gesagt hat. Das weiß man nicht. Aber kommen wir nochmal zurück zu der aktiven Zeit, als Helmut Kohl Kanzler war. Der hatte nämlich einen ganz spitzzüngigen Generalsekretär, Heiner Geißler. Der ist nämlich letztes Jahr auch gestorben. Er war im gleichen Jahr geboren wie Kohl. Und Generalsekretär der CDU war von 77 bis 89, das ist eine ganz schöne Strecke. Und in vielen ist er auch in Erinnerung als Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit. Da hat er auch einiges angestoßen. In der Folge ist allerdings Geißler etwas umgeschwenkt zu globalisierungskritischen Äußerungen und ist auch dieser Organisation ATTAC beigetreten. Er hat sich als Schlichter in Tarifkonflikten betätigt und auch als Schlichter im Konflikt um das Bahnhofsbauprojekt Stuttgart 21. Das ja immer noch existiert, interessanterweise, dieses Bahnhofsprojekt in Stuttgart, ja, schon im Jahr 2018 immer noch. Ja, ja, es ist so eine Geschichte wie... Moment. Wie der Flughafen in Berlin, BER. Mhm, endlose Kostensteigerungen, endlose Proteste. Mhm. Man muss sich damit sehr tief auseinandersetzen, um da eine fundierte Meinung zu bilden. Das kann man nicht so auf die Schnelle. Also er hat mit sehr vielen dieser Projekte zu tun. Ja, wie gesagt, er ist dann eben in die andere Richtung ausgeschwenkt, die nicht mehr so unbedingt CDU-Linie war. So war Heiner Geißler. Er war auch begeisterter Bergsteiger übrigens. Also ich habe den immer bewundert und er war sehr gern gesehener Gast in Talkshows, weil er eben auch querdenken konnte. Aha. Ja, zurück zu Helmut Kohl, um nochmal zu unterstreichen, welches politisches Schwergewicht er war. Am 1. Juli 2017 wurde er als erste Persönlichkeit in der EU geehrt im Europäischen Parlament in Straßburg. Da hat auch Bill Clinton gesprochen übrigens. Also das war nach seinem Tod? Oder ja, das ist die, ich komme jetzt gleich drüber, über seine Heimatstadt. Statt Ludwigshafen gelangte der Sarg dann zur Totenmesse im Speyerer Dom. Mhm. Und das ist schon was. Also das ist. Das war das erste Mal, dass sowas einem deutschen Politiker zuteil wurde, also in einem EU-Politiker. Ja, also nicht in Und eine Ehrung Kohls durch einen Staatsakt in Deutschland, wie ihn alle seine verstorbenen Amtsvorgänger erhielten, lehnte die Witwe ab. Mhm. Also sie wieder wollte sehr privat bleiben und ihn aus dem Rampenlicht raushalten. Stattdessen fand natürlich eine Würdigung im Deutschen Bundestag statt, aber das familiäre Zerwürfnis fand unmittelbar nach dem Tod in den Medien starke Beachtung. Denn am Tag der Trauerfeier waren die beiden Söhne Kohls weder in Straßburg noch am Dom zu Speyer zugegen. Mhm. Kann man wohl nicht dran vorbei, darüber zu berichten. Nein, und das ist natürlich auch schade, wenn ich bin Kohl einmal begegnet in meinem Leben und das war auch schon zu einer Zeit, da habe ich gesagt, ach, ein Foto wäre schön gewesen, es sind so viele verpasste Gelegenheiten. Im Leben überlegt man, ob man sich da bemerkbar machen darf, wenn jemand privat in einem Restaurant sitzt, wo ich ihn in Berlin angetroffen habe. Und dann hat mir jemand gesagt, er hätte sich doch sicher sehr gefreut, wenn man ihn angesprochen hätte. Ich weiß nicht, ich habe ihn anders kennengelernt. Ich bin ihm auch mal begegnet in einem Journalistenpulk, sage ich jetzt mal. Und da hat er schon drauf Wert gelegt, dass er mehr oder weniger unnahbar galt. Ja? Mhm. Also Kohl war ja auch, darf man nicht vergessen, ein Machtmensch. Er galt auch als Machtpolitiker, hat keinen Nachfolger herangezogen und das System Kohl galt als erbarmungslos. Kritiker, Abweichler und so weiter hatten da drin gar keinen Platz. Er wurde auch nicht, wie gesagt, einen Nachfolger hat er nicht aufgebaut und er wollte immer die Fäden in der Hand behalten. Und wer da nicht gespurt hat oder ja auch hintenrum vielleicht irgendwie abtrünnig wurde, das hat er schnell entdeckt. Aber in deinem ihn treffen warst du unter einer Gruppe von Journalisten. Ja. Ich war jetzt allein, beziehungsweise... Also ich hätte den nie angesprochen. Also das würde ich aber auch bei keinem anderen machen, weil ich das respektiere, wenn da jemand privat unterwegs ist. Genau. Also ich habe es überlegt, weil ich habe gedacht, also man ist ja nicht oft in, also ich bin nicht oft in Berlin und ich war sehr erstaunt überhaupt, weil ich immer diese Menschen alle in Bonn noch in Erinnerung hatte, dass ich habe die gar nicht in Berlin erwartet, was natürlich dumm ist, weil es ist ja die Hauptstadt. Aber in diesem sehr, wie soll ich sagen, Lokal, ich glaube es war Potsdam oder irgendwo da und dann habe ich gesagt, das sieht ja aus wie der Kohl und da wurde mir gesagt, das sieht nicht nur aus wie der Kohl, das ist der Kohl. Da war ich natürlich, habe es irgendwie nicht erwartet. Also gut, das war meine verpasste Gelegenheit, ihn tatsächlich mal von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Gesehen habe ich ihn. Ja. Gut. Ich komme nochmal zu einer weiteren Person, die letztes Jahr gestorben ist und eine herausragende Rolle gespielt hat als Präsident. Als Bundespräsident, das war Roman Herzog, der war 4 Jahre jünger als Kohl und Geißler, Jurist. Und ja, er ist bekannt geworden oder vielen im Gedächtnis geblieben ist seine Rede 1997, in der er für einen Ruck durch Deutschland warb. Also er meinte, dass die Gesellschaft endlich einen Ruck tun müsste und da mehr Reformbereitschaft zeigen müsste in vielerlei Hinsicht. Große Wellen schlug seine Befürchtung, es würde eine Rentnerdemokratie heraufziehen. Also seine Befürchtung war nicht idealistisch, sondern sie waren politisch-sozial. Also diese Sorge um die immer älter werdende Bevölkerung, genau. Und das Abseien von Geldern der Jungen an die Alten, dadurch, dass sie noch am Leben sind. Das ist ja etwas Neueres, dass die Gesundheitsversorgung so gut ist, dass Menschen viel länger leben und dass die Jungen nicht mehr so viele sind wie früher. Die Sorge war halt die, dass Parteien wollen ja gewählt werden. Und deswegen gucken sie immer, wo sind Mehrheiten zu gewinnen. Und wenn man jetzt überwiegend ältere Bevölkerung hat, dann nehmen sie Themen, die wiederum die ältere Bevölkerung mehr bewegt und betrifft. Mhm. Und insofern würde jetzt das Interesse der Jüngeren zu kurz kommen. Das war so sein Ansatzpunkt, der aber von vielen nicht geteilt wurde. Also die ganz Jungen bis 34, die haben gemeint, naja, der hat schon irgendwie recht. Und je älter das die Leute aber wurden, die haben es verneint. Also so bei den über 45-Jährigen waren sogar 70%, die diese These abgelehnt haben. Naja, es wären auch die Nehmer gewesen. Also wären auch die Nehmer gewesen. Den Jungen was weg. Also das wollten sie gar nicht wahrhaben, nicht? Sie haben gearbeitet, sie haben gedacht, das. Wobei du natürlich, wenn du in dem Alter 40 bis 60 bist, hast du ja immer Sorge, dass aus deinen Kindern was wird. Also guckst du schon in der Politik, was tut man für den Nachwuchs, weil du rennst natürlich nach Ausbildungsstellen und nach guten Bedingungen, dass die auch wiederum ihre Familie gründen. Der Mensch hat ja die Angewohnheit, dass er gerne seine Enkel noch aufwachsen sehen wenn möchte. Denn und da Enkel waren. Denn zu der Zeit wurde schon immer nur noch ein Kind geboren. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die Bevölkerung auch weniger Kinder hat, als in der Zeit Kohl, in der frühen Zeit nach dem Krieg und in den 50ern, wo es aufwärts ging und wo alle wirklich auch noch die Familie vermehrten. Die 70er Jahre, 80er Jahre, das sind nicht mehr so irrsinnig wie Kinder. Da will man selber was machen, was werden die Frauen mehr und mehr. Und so viele große Familien wie in der Zeit davor gibt es nicht mehr. Und daher gibt es eben diese vielen Rentner. Und die Mittelschicht dazwischen, also von der Altersgruppe her, die waren sehr mit Karriere beschäftigt und nicht so sehr mit dem Fortpflanzen und den Fortsetzen der Enkel. Glaube ich gar nicht mal. Also ich glaube, das wäre eine eigene Sendung, Susanne. Das wäre eine eigene Sendung, aber gerade diese Idee der Älterwerdenden und der Jungen, die es nicht mehr schaffen, diese Leute noch zu versorgen finanziell, das ist in dem mit eingebunden, in dieser Idee. Dass die Eltern, und das wollen die Eltern sagen, wieso, meine Eltern, denen ist aufs Gute gekommen, dass wir da sind. Und die haben da nicht so den Blick nach unten. Sonst müsste ich jetzt noch anführen, wir haben eine Erbengeneration. Ja. Ja, also wir haben Leute, die nicht unbedingt nur durch Arbeit sowas kommen müssen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine andere Sendung. Ja, wir sind jetzt hier eigentlich. Die Älteren werden mehr, die Jüngeren wurden nicht unbedingt mehr. Und ich glaube, dass diese Pyramide sich dann einfach umgekehrt hat. Ja, das ist eine alte Hut. Bloß die Frage ist, ob es dann auch wirklich so ist mit der Interessenslage. Ja, und das ist jeder hat seine eigene Meinung und dieses ist halt seine Herzog. Gut. Ja. So. Wir haben nun drei Politiker gewürdigt, die im letzten Jahr gestorben sind, die aber auch von denen aber auch nur deshalb so viel überliefert wurde, weil es eben auch Journalisten gibt, die einer gewissen Chronistenpflicht unterliegen. Und da ich immer auch ein bisschen suche, um in die Zukunft zu blicken, habe ich gedacht, Journalismus, wer ist da eine Größe? Und ich habe mal ein sehr gutes Buch besprochen von Wiebke Bruns und sie war auch die also die Beobachterin vieler politischer Prozesse in Deutschland, in USA und in Israel. Und insofern habe ich mal geguckt und siehe da, sie feiert heuer ein Jubiläum, sie wird 80 Jahre alt. Und dann dachte ich mir, naja, auf ins Leben, guck's mal mit Wiebke Bruns, wer ist noch alles in den 80ern? Und da fallen mir doch noch einige ein, die auch zu feiern sind und deren Lebenswerk auch gewürdigt gehört. Und insofern macht Wiebke Bruns sozusagen den Anfang. Ja? Von dem neuen Leben, von dem, unsere lebende Tafel. Ja. Sie ist als erste Nachrichtensprecherin in der Heute-Sendung 1971 in die deutschen Wohnzimmer gekommen. Als Frau? Ja, als erste Nachrichtensprecherin. Ich dachte, sie wäre die erste Frau dabei gewesen. Da waren nicht Männer vorher? Wenn ich Nachrichtensprecherin sage, meine ich nicht Nachrichtensprecher. Ja, es geht um die weibliche Form. Du musst das IN hören. Gut, dann weißt du, in Deutschland wird das groß geschrieben, das IN. Immer. Nein, nur dann, wenn es in der Mehrzahl ist und Männer und Frauen gemeint sind. Und ich habe mich jetzt belehren lassen, das ist auch nicht die letztgültige Schreibweise. Es wird irgendwie das Innen wird dann getrennt durch ein Sternchen, aber da bin ich auch noch nicht so weit, dass ich das in der Praxis, aber man hat mir gesagt, mit dem Groß-I mache ich das falsch. Aha. Ja. Also ich habe es jedenfalls zum ersten Mal dort gesehen, dass man wirklich das absetzt und sich auf Frauen besonders spezialisiert, wenn es darum geht. Es gibt ja Frauen, Studien und alles Mögliche, wo das also dann vorkommt. So, und Wiebke Bruns war also die erste weibliche Nachrichtensprecherin. Kennst du eine männliche Nachrichtensprecherin? Die Sprache ist verräterisch, ja? Die Sprache ist verräterisch. Also die erste Nachrichtensprecherin, das möchte ich betonen. Und ab 1979 ging sie für den Stern nach Jerusalem. Mhm. Und von da aus in die USA, also 1985 nach Washington D.C. während der Dekade von Ronald Reagan. Mhm. Ja, und da könnte man überleiten zu der Rezension ihres Buches. Und das heißt Nachrichtenzeit, das sind ihre unfertigen Erinnerungen. Okay, machen wir das. Buchbesprechungen von Renate Schauer, gelesen von Susanne Nielsen. Woher der lange Eugen seinen Namen hat. Nachrichtenzeit, Wiebke Bruns Erinnerungen sind eine wahre Fundgrube für politisch Neugierige. Persönliche Marotten, Verstrickungen und Schicksalsschläge scheinen bei der Fülle von Erlebnissen und Begegnungen, auf die Wiebke Bruns in den unfertigen Erinnerungen zurückblickt, nur Beiwerk zu sein. Die Journalistin erzählt in Nachrichtenzeit, was man von diesem Berufsstand erwartet. Interessante Geschichten hinter den Geschichten. Sie hatte die Qual der Wahl und anhand ihrer Fotosammlung nennt sie etliche Personen, über die sie auch etwas hätte aufschreiben können. Jeder malte seine Tupfer in unsere Welt. Schöner Beruf. Und an anderer Stelle, das war das Schöne an meinem Beruf. Wenn ich etwas wissen wollte, konnte ich mir die Antwort selber holen. Diese Neugier und Freude am Beruf bestimmt Wiebke Bruns. Zur beruflichen Leidenschaft gehörte immer, klug auswählen zu können. Und so gelingt ihr mit dieser Reise in die Vergangenheit sowohl das Vordringen in komplizierte Begebenheiten und Zusammenhänge, wie zum Beispiel in Nahost, wo sie als Korrespondentin des Magazins Stern arbeitete, als auch der Versuch, Atmosphärisches prägnant zu verdichten. Vermeintlich Heikles, wie das Gerücht, sie sei Willy Brandts Geliebte gewesen, rückt sie unaufgeregt zurecht. In die Mediengeschichte ist Wiebke Bruns, geboren 1938, als erste Frau eingegangen, die im westdeutschen Fernsehen Nachrichten präsentierte. Das war 1971. Zuvor hatte sie ihr Volontariat bei der Bild-Zeitung aus politischen Gründen abgebrochen. Für beides braucht man Mut. Und den bewies Wiebke Bruns auch, als sie sich als Wahlkampfhelferin für Willy Brandt parteipolitisch betätigte, was für Journalisten ja nicht unbedingt als schicklich gilt. Doch damals tickte die Welt noch ein bisschen anders als heute. Wiebke Bruns erinnert uns an eine Zeit, in der es noch strittig war, ob man DDR mit oder ohne Gänsefüßchen schreiben solle oder müsse. Viele dieser Kleinigkeiten leben wieder auf bei der Lektüre von Nachrichtenzeit. nach wem der lange Eugen das Abgeordnetenhaus in Bonn benannt wurde, wie sich die Müllwerker 1975 dank ÖTV-Chef Heinz Klunker 11% mehr Lohn erstreikten und dass Martha Nannen, Ehefrau des Chefredakteurs Henry Nannen, ausschlaggebend war dafür, was als verständlich im Stern gedruckt werden durfte. Große Angelegenheiten wie die Hintergründe um die Guillaume-Affäre und die gefälschten Hitler-Tagebücher Hitler Cells werden kompakt aufbereitet. Allein die Kompliziertheit der Auseinandersetzungen in und rund um Israel ist an manchen Stellen nur für jene auf Anhieb leicht zu verstehen, die bereits mit der Materie vertraut sind. Mut muss Wiebke Bruns auch privat gehabt haben. Ihre Töchter, geboren 1966 und 1968, führten sie in die Kinderladenbewegung, aber die Nähe zum Beruf blieb. Als ihr Mann nach 12 Jahren Ehe 1977 stirbt, will sie weg aus Hamburg. Ich musste mein Leben umkrempeln, um damit zurechtzukommen. Als sie vom Stern grünes Licht hatte, als Korrespondentin in den Nahen Osten zu gehen, entschied sie sich für Jerusalem. Zuvor hatte sie gründlich erwogen, ob sie dies ihren Töchtern zumuten könnte. Ihnen war in Deutschland beigebracht worden, alle Menschen seien gleich. Hier lernten sie, alle Menschen haben ein Recht darauf, verschieden zu sein. Sätze wie diese machen deutlich, wie wohltuend es ist, eine Haltung entwickeln und vertreten zu können. Denn auch das gehört zu den unfertigen Erinnerungen. Kein Tratsch. Nur symptomatische Fakten werden so knapp und plausibel wie möglich dargelegt. Bei allem, was sie für berichtenswert hält, gibt Wiebke Bruns Orientierung und erfüllt damit die Lotsenfunktion, die Journalismus haben soll. Sehr erstaunt ist sie deshalb über ihre Erfahrungen bei Pressekonferenzen des US-Präsidenten. Die nennt sie Darbietungen, bei denen die Stühle den US-Medien gehörten. Ausländische Journalisten mussten stehen und durften keine Fragen stellen. So war es auch bei Auslandsreisen des Präsidenten arrangiert. Der Kontinent USA ist sich selbst genug und Auslandsreisen des Präsidenten sind Innenpolitik. Bedarf an Analysen über das jeweilige Land und die Beziehung zu ihm? Fehlanzeige. Ab 1984 ist Bruns als Sternkorrespondentin in den Vereinigten Staaten. Ein Jahr zuvor waren die Pershing-2-Raketen in Deutschland stationiert worden. Die Proteste gegen die nukleare Abschreckung verebben hierzulande nicht. Was lag näher, als für den Stern zu recherchieren, wo das Teufelszeug herkommt, wer die Waffen baut? Die Jahre in Israel, viele Religionen auf engstem Raum, im Hinterkopf, will Bruns aber auch herausfinden, welche Glaubensgemeinschaften in den USA sich im Besitz der Wahrheit wähnen und wie sie leben. Das spannende Kapitel beendet sie mit dem Hinweis, dass US-Politiker gerne ihr inniges Verhältnis zu Gott als politische Waffe benutzen und hierbei der Begriff Wahrheit anders aufgeladen ist, als wir es kennen. Ein wirklich großes und grundlegendes Abenteuer halb privater Natur durchlebt Wiebke Bruns, als sie die Geschichte ihrer Familie erforscht. Darüber reflektiert sie im letzten Kapitel von Nachrichtenzeit. Das Ergebnis heißt Meines Vaters Land und findet seit 2004 viel Beachtung, weil hier eine interessante Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Geschichte gelingt. Damit schließt sich der Kreis, denn zum Auftakt von Nachrichtenzeit schildert sie, wie ihre Mutter nach dem Krieg als Alleinerziehende mit 5 Kindern das Überleben zu organisieren hatte und davon ständig überfordert und erschöpft war. Die Nazis hatten ihr nichts von dem einstigen Vermögen in Halberstadt gelassen, nachdem ihr Mann, der Kaufmann Hans-Georg Klamroth, 1944 wegen Hochverrats hingerichtet worden war. Er wurde als Mitwisser des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli verurteilt. Else Klamroth war mittellos. Selbst die Kosten für die Hinrichtung, die kamen per Rechnung, hatte sie sich leihen müssen. Als Kind einer der Regisseure des Dolchstoßes, dieser Vorwurf hielt sich nach 1945 hartnäckig, zeigte sich die kleine Wiebke zwar hart im Nehmen, war aber keineswegs gegen Einsamkeit, Heimweh und schmerzliche Niederlagen gefeit. Aber sie schlug sich tapfer und staunt, welchen Einfluss ihr Vater, den sie gerne persönlich besser kennengelernt hätte, trotz seines frühen Todes noch heute auf ihr Leben hat. Wiebke Bruns, Nachrichtenzeit, meine unfertigen Erinnerungen, Drömmersche Verlagsanstalt München, 2012. Ja, das war unsere Buchbesprechung von Renate Schauer. Vielen Dank Bitteschön. Für die schöne Besprechung. Und jetzt geht es natürlich darum, von Wiebke Bruns kann man noch andere Journalisten nennen, die 80 werden, Fritz Bleitgen zum Beispiel. Mhm. Aber ich möchte auch ein paar aus der Showbranche erwähnen. Heino, falls ihn jemand kennt hier in Amerika, bei uns ist er sehr beliebt nach wie vor. Und Toni Marshall mit seinen schönen Locken. Ja. Inzwischen ist der Sohn auch mit großer Karriere, Marshall und Alexander, singt mit einer ganz tollen Stimme, opernausgebildeter Stimme übrigens, mit seinem Partner, dem Gesangspartner Marshall und Alexander, die machen weiterhin Musik. Und Vater auch noch, ne? Mhm. Vater, ich glaube, die Vater und Heino singt immer noch. Heino singt immer noch, ja. Und beide sind mit Florida verbunden, beide haben Domizile. Sommerdomizile in Florida gehabt, Heino in Orlando, in der Orlando-Gegend. Und Toni Marshall war in der Tampa-Bucht eine Zeit lang. Hatte mit seinen Söhnen hatte er hier. Passt ja auch gut hier zu den Oktoberfesten. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er hier aufgetreten ist. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Aber er hat jedenfalls auch gerne in Florida gelebt eine Zeit lang. Ja, also überleitend jetzt vielleicht zu anderen Leuten, die auf der Bühne gestanden sind. Eine Schauspielerin fällt mir da ein, die diesmal die heuer in Deutschland wahrscheinlich groß gefeiert wird, obwohl sie schon sehr lange tot ist. Aber sie würde heuer 80, das ist Romy Schneider. Wird ja immer wieder, also solche Jubiläen kommen dann gibt es immer Retrospektiven. Ich denke an Marilyn Monroe. Das sind Frauen, die Leute inspiriert haben und Romy Schneider. Sie stehen auch für ein bestimmtes Lebensgefühl, ne? Ja, und es war auch eine schöne. Also da denkt man nicht an die Sissi mehr, sondern da denkt man bei uns. Ja, bei uns wird sie immer wieder festgenagelt. Die spätere Chabrol-Schauspielerin, die Romy ist ja dann nach Frankreich gegangen und hatte eigentlich auch als Frau in ihren 30ern und 40ern, es war eine schöne, schöne Frau. Und ich glaube, dieses Gesicht prägt sich dann auch ein und bleibt auch, also wenn man sie zeigt, ich glaube nicht, dass man beim Jubiläum dann jetzt nur die junge 16-Jährige es wird immer noch gerne geguckt, vor allen Dingen zur Weihnachtszeit, holt man die alten Glamour-Streifen von ihrer, sie war ja praktisch jugendlich, als sie das gedreht hat. Die Mutter hat sie zum Film gebracht, die Magda Schneider war immer die Mutter bei diesen und sie hat auch immer wieder drunter gelitten, dass man sie nicht mit an diese Rollen mehr gekettet hat. Also in Deutschland das Erinnerungsvermögen ging immer wieder zurück und sie hatte doch wesentlich anspruchsvolleres, besseres gedreht in Frankreich. Das war ja eigentlich das, womit sie nicht ganz einig ging, dass die Deutschen ihr sie immer so nachgetragen haben. Ganz genau. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Götz George, der ist schon länger tot, aber der wäre jetzt auch 80 geworden. Und Götz George stand eigentlich immer im Schatten von diesem Monument seines Vaters. Der Heinrich George, das war ein großer Schauspieler und ein Begriff. Der Götz George hat lange gebraucht, aus diesem Schatten herauszukommen. Der ist zwar dann zum Chemie geworden, zum Tatortkommissar, also, aber das... Leute meines Alters haben diesen Heinrich George eigentlich nie kennengelernt. Ich habe ihn nur in den Reden meiner Eltern kennengelernt. Und in alten Filmen kommen. Ich habe nur einen einzigen Film mal mit ihm geguckt, aber der hat mich jetzt nicht so... Also Schimanski war bei uns ein Begriff in meiner Generation. Ja, aber und ich glaube, wenn Eltern nicht Götz George im Munde geführt haben, hat es meine Generation nicht erinnert, dass es da mal diesen großen Götz George, Heinrich George gegeben hat. Wobei es ja immer wieder so ist, dass die Väter auf die Söhne wirken. Also auch Wiebke Bruns hat ja nun gemeint, selbst wenn ihr Vater so früh gestorben ist, im Zusammenhang mit dem Attentat am 20. Juli. Juli. Ja, wundert sie es doch, wie viel Einfluss er noch auf ihr Leben genommen hat. Ja, klar. Obwohl sie ihn praktisch, eigentlich hätte kennenlernen wollen. Ja. Ja, aber ich glaube, gerade wenn du Schauspielerkinder von Schauspielereltern hast, hast du immer den Vergleich, der ist einfach gegeben. Und die sahen sich sehr ähnlich. Wobei Magda Schneider mit ist Romy Schneider nicht so verglichen wurde. Also da ging diese da war die Romy einfach dann, ging schneller nach vorne, als die Mutter sich... Aber von der Sissy ist dann auch die Mutter im Film. Und da gibt es noch eine andere, wo sie, glaube ich, es auch ist. Also das war, die hat sie also schon, wie soll ich sagen, sie war noch dabei. Also diese beiden gleichzeitig im Film zu finden, klar. Und dann gibt es natürlich auch, wir kommen immer wieder zum Schlager, weil wir im Grunde, ich glaube immer die 60er, 70er Jahre, 80er auch noch, ist die Schlagergeneration. Schlager ist etwas sehr Spezielles. Das gibt es in keinem anderen Land in dieser gleichen Weise. Dieses Leichte und diese Texte, das ist sehr deutsch. Aber wenn wir jetzt gucken nach Italien, das sind immer Liebeslieder. In jedem spanischen Lied kommt Herz vor Corazon. Immer wieder, und bei dem Adriano Celentano, der jetzt ja auch in die Jahre gekommen ist, der ist nämlich jetzt, was, ist er 80 geworden? Ja, der wird 80, glaube ich. Und das ist also ein großer Star in Italien. Und also der Name, der steht für, ja, auch Sexappeal, nicht? Für Kraft, ja, Kraft und Lebensfreude. Ja, schön. Und daran erinnern wir uns. Und also von den Leuten... Es gibt auch literarische Größen. Wenn wer Joyce Carol Oates kennt, die hat also sehr vieles verschiedene geschrieben. Mich verbindet jetzt persönlich mit der Joyce Carol Oates was. Das ist wieder jetzt auch eine Schriftstellerin. Das sind so Namen, die immer zwischendurch dann auftauchen. Also ist jetzt auch 80 dieses Jahr. Ja, Liv Ullmann. Liv Ullmann. Bergmann, dann denkt man an die Bergmann-Filme und diese Schauspielerin, die wirklich also sehr ernstzunehmende, sehr ernste Schauspielerin ist und nach wie vor in ihren Ländern natürlich große Stars eigentlich. Mhm. Und vielleicht verbinde ich eher mit Norwegen, verbinde ich eher und Schweden verbinde ich eher Schauspieler als jetzt, sagen wir mal, Sänger oder so. Also da kenne ich mich in der Schlagerszene nicht aus. Von diesen Ländern. Nicht? Also da gibt es wirklich Interessantes. Ich habe geguckt nach jemandem anderen. Diana Rigg wird 80. Diana Rigg, siehst du wohl, das ist die, wie soll das ich war sagen? Das mit Schirm, Scham und Melone? Für uns, ja. Mit Schirm, Scham und Melone. Aber auch später hat sie hier unsere in den USA immer die Masterworks-Serie, der aus England kommend, also eingeführt. Das gibt immer so Größen, die man kennt, die dann später mehr parlieren als schauspielen. Die hat also immer wieder britische Serien im amerikanischen Fernsehen dann vorgestellt. Hier, das gibt es. Ja, gut. Also wir werden viel zu feiern haben dieses Jahr. Ja. Und ich finde, das war eigentlich jetzt so ein bisschen Blick in die Zukunft. Christiane Hörbiger dürfen wir nicht vergessen. Richtig. Ja, also wirklich auch aus traditioneller Familie. Auch Schauspielerfamilie. Oder Schauspielerfamilie ja. Und sehr viel unterwegs im deutschen Fernsehen auch. Also die ist da nicht wegzudenken. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie alt Susanne von Borso die ist, aber da gibt es wirklich so Namen, die sich durch die Filmgeschichte durchziehen, also durch Schauspieler. Und in Deutschland hat man ja auch das Glück, dass Deutschland so klein ist, dass man diese Schauspieler auch in Person auf der Bühne sehen kann. Oftmals in München, da gibt es wunderbare, kleinere Bühnen. Und diese Schauspieler, Berlin jetzt viel auch, man findet sie auf den Brettern, auf den Deutschen. Also so arbeitslos in dem Sinne, da gibt es immer andere Möglichkeiten. Das ist vielleicht in den USA nicht unbedingt gegeben, so diese Art von Filmschauspieler, Bühnenschauspieler. Das ist nicht so sehr. Da wird doch die Kunst und Kultur in Deutschland noch sehr viel mehr frequentiert von allen. Ja. Und wir wollen uns ein bisschen auf die Zukunft vorbereiten und wir freuen uns auf weitere Buchrezensionen und auf weitere Gespräche. Und da haben wir schon so einiges in Arbeit. Und du weißt ja, wo du sie findest. Ja, meine Homepage hast du ja heute angeguckt. Nennen Sie nochmal deine Homepage. Nein, dann werden wir sie in den Blog hineinschreiben und wir wissen ja, wer die Renate auf unserer Homepage von unserer Sendung sieht. Da steht der Blog mit dabei. Also da kann man sich jederzeit einnehmen. Also auf dem Blog sind leider Gottes nicht so viele Postings, wie ich gerne möchte, weil ich einfach nicht dazu komme durch meine vielfältigen anderen Verpflichtungen.